tausendmal mit dir träumen. Ganz verliebt im Mondenschein. Ja, das wünsch ich mir heute. Ach Tina, komm, bleib nicht allein. Tausendmal mit dir küssen. Ganz verliebt im Mondenschein. Wünsch ich mir von ganzem Herzen. Ach Tina, komm, bleib nicht allein. O kleine Tina, Tina, ich liebe dich so sehr. Ein Leben mit dir, das wär schön. Bleib nicht alleine, alleine, das wäre schad für dich. O Tina, ich liebe nur dich. Tausendmal mit dir träumen, ganz verliebt im Mondenschein. Ja, das wünsch ich mir heute. Ach Tina, komm, bleib nicht allein. Tausendmal mit dir küssen, ganz verliebt im Mondenschein. Wünsch ich mir von ganzem Herzen. Ach Tina, komm, bleib nicht allein. O kleine Tina, Tina, die Tränen sind vorbei. Was war, zählt nie mehr für uns zwei. Nach grauen Tagen, Nächten, soll Sonne nur noch sein. Denn lieben, das heißt auch verzeihen. Tausendmal mit dir träumen, ganz verliebt im Mondenschein. Ja, das wünsch ich mir heute. Ach Tina, komm, bleib nicht allein. Tausendmal mit dir küssen, ganz verliebt im Mondenschein. Wünsch ich mir von ganzem Herzen. Ach Tina, komm, bleib nicht allein. Wünsch ich mir von ganzem Herzen. Ach Tina, komm, bleib nicht allein.